So, Jan, Torben, Jacqueline und Hans-Jenny, jetzt hört ihr mal schön Weihnachtsflöte, gell, und macht der Mutti ja Freude. Doch nee, muss das sein? Helle, weil die Scheißflöterei. Echte. Alle sind froh.